Mal Fehler machen, rebellieren, sich nicht genieren und darüber lauthals lachen. Mit Wonne in den Fettnapf treten und heimlich beten, dass es jeder sieht und akzeptiert. Was dazu führt, dass man und Frau es ab dann leichter machen kann. Ganz offen lästern. Überall. Frech, geistreich, bis es anderen wird zur Qual. Setz dies und jenes in den Sand. Gereich der Familie zur Schande. Tu endlich das, was keiner will. Dann brauchst du keine rote Kappe. Hältst nie mehr deine Klappe und sagst dir, mir ist alles einerlei. Ich werd so richtig narrenfrei. Übertreib die Schminke und winke als Nathan von der Bühne.